bleib weg von mir. Wenn dir die Autos nicht gefallen, die Songs nicht gefallen, was willst du hier? Bleib weg von mir. Wenn dir die Shows nicht gefallen, die Stories nicht gefallen, was willst du hier? Kannst du nicht sehen, wenn jemand scheint, so viel heller als du kannst. Können alles besser als ich kann, aber hängen an mir dran. Sie spucken Gift, nur weil man leuchtet, erzählen dir, dass Licht nichts bedeutet. Doch schielen auf den Schmuck, den man anhat, machen mir feilig, denn Geld hat uns verändert. Aber funke kurz die Uhr, werden Augen groß wie Mangas. Alles Standard, den ich rap auf mein Shows, nur bei die jubeln. Aber stalks mich heimlich im Netz, sag mir, wer von euch ist mehr Groupie. Frag dich, warum ich und du nicht, warum der Ruhm dir nicht zufliegt. Weil du kleiner Wichser hast anscheinend noch nie für was geblutet. Hass mich wie du willst und hass meine Musik, doch gib dem Spiegel nicht die Schuld, nur weil du nicht magst, was du siehst. Und vielleicht erkennst du ja die Spitze dieses Eisbergs, doch nicht wie viel Schutt darunter liegt. Bleib weg von mir. Wenn dir die Autos nicht gefallen, die Songs nicht gefallen, was willst du hier? Bleib weg von mir. Wenn dir die Shows nicht gefallen, die Stories nicht gefallen, was willst du hier? Kannst du nicht sehen, wenn jemand scheint, so viel heller als du kannst. Können alles besser als ich kann, aber hängen an mir dran. Was interessiert mich die Kritik? Ich seh darin keinen Zweck. Wenn's dir nicht gefällt, dann dreh den Song ab und bleib weg. Hab das Rad nicht neu erfunden, doch zumindest eins entdeckt. Du stehst immer ganz vorne, doch verschwindest, wenn es brennt. Hab Ferrari 488er, Maserati und ein Alpha. Du klaust nur den Benz in der Garage von deinem Vater. Wie Contra hab ich geackert, frag jeden, der mich gekannt hat. Paar schießen in den Rücken, doch zum Glück bin ich gepanzert. Pack mein Leben in die Parts. Teil meine Seele mit der Welt. Normal, das ist nicht jeder, der mir gefällt. Nie nach irgendwas gefragt. Nein, ich fand selbst mein Ziel. Und wenn du nicht drauf klarkommst, bleib weg von mir. Bleib weg von mir. Wenn dir die Autos nicht gefallen, die Songs nicht gefallen, was willst du hier? Bleib weg von mir. Wenn dir die Shows nicht gefallen, die Stories nicht gefallen, was willst du hier? Kannst du nicht sehen, wenn jemand scheint, so viel heller als du kannst. Können alles besser als ich kann, aber hängen an mir dran.